Vater im Himmel, tonight, wir danken dir heute for the beauty of your word. Für die Schönheit in deinem Wort. And how your word sets us free. Und wie dein Wort uns frei macht. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Und wo der Geist des Herrn ist, dort ist die Freiheit. And as it says in Galatians 5, so wie es in Galater 5 steht, it was for freedom that Christ set us free. Um der Freiheit willen hat uns Christus freigesetzt. We thank you tonight for the Spirit of freedom. Wir danken dir heute für den Geist der Freiheit. We ask you to bless your word in Jesus' name. Wir bitten dich, dein Wort zu segnen, in Jesu Namen. Your name. Amen. Amen. Let's turn to 1 Samuel chapter 16. Gehen wir zu 1. Samuel 16. And we'll continue in our series in 1 Samuel. Wir werden 1. Samuel 16 werden wir fortsetzen in der Serie, die wir mit dem Samuel begonnen haben. Let's pray one more time. Beten wir nochmal. Father, we pray that you Vater, wir beten. Bless this message. Segne diese Botschaft. In clarity. Mit Klarheit. And power in Jesus' name. Und mit Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen. So today we're starting with the life of David. Wir fangen mit dem Leben Davids heute an. We've talked about Samuel. Wir haben Samuel besprochen. We've talked about Saul. Wir haben Saul besprochen. Now we come to the third main person or character in the book of 1 Samuel. Und jetzt wenden wir uns an den dritten Hauptcharakter des Buches 1. Samuel. Which is David. Und das ist David. Now we remember in chapter 13. Ich erinnere mich in Kapitel 13, Vers 14, that God told Saul, dass Gott Saul verkündet hat. Actually, Samuel said, Samuel. And now your kingdom shall not endure. Und dein Königreich wird nicht durchhalten. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Der Herr hat nach einem Mann ausgesehen, nach seinem eigenen Herz. And that's what we'll talk about tonight. Und darüber sprechen wir heute Abend. Having a heart, ein Herz zu haben, or being a man or woman after the heart of God. Ein Mann, eine Frau zu sein, nach dem Herz Gottes. So now we introduce David. Nun stellen wir David vor. Chapter 16, verse 1. 16:1. Now the Lord said to Samuel. Und der Herr sprach zu Samuel. How long will you grieve over Saul? Wie lange willst du um Saul trauern? Since I have rejected him from being king over Israel. Den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fill your horn with oil and go. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. I will send you to Jesse the Bethlehemite. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. For I have selected a king for myself from among his sons. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Verse 2. But Samuel said, und Samuel antwortete, how can I go? Wie kann ich hingehen? When Saul hears of it, he will kill me. Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. So he's talking with God and he fears man. Während er mit Gott spricht, fürchtet er sich vor einem Menschen. It's okay, God understands. Gott versteht das. And the Lord said, doch der Herr sprach, take a heifer with you, nimm eine junge Kuh mit dir, and say, I have come to sacrifice to the Lord. Und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. So just go with official business. Geh in offizieller Angelegenheit. Saul won't think a thing. Der Saul wird sich nichts dabei denken. You shall invite Jesse to the sacrifice. Und lade Isai zum Schlachtopfer. And I will show you what you shall do. Und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. And you shall anoint for me the one whom I designate to you. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. So Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem. Und Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. And the elders of the city came trembling to meet him and said, da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, do you come in peace? Bedeutet dein Kommen Friede? They were possibly anticipating judgment from God because the prophet suddenly was showing up. Sie haben Gericht von Gott erwartet, weil der Prophet auf einmal so schnell da war. He said, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Und er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. He also consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Then it came about when they entered that he looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before me. Und es geschah, als sie kamen, sah den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Verse 7. But the Lord said to Samuel, aber der Herr sprach zu Samuel, do not look at his appearance. Sieh nicht auf sein Aussehen or at the height of his stature, oder auf seinen hohen Wuchs, because I have rejected him. Denn ich habe ihn verworfen. For God sees not as man sees. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. For man looks at the outward appearance. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. But God looks at the heart. Aber der Herr sieht auf das Herz. A man after God's own heart. Ein Mann nach Gottes Herzen. Man looks at the outward, but God looks at the heart. Der Mensch schaut aufs Äußerliche, doch Gott immer aufs Herz. There's no coincidence that Samuel tells him to go and sacrifice. Das ist kein Zufall, dass Samuel ihm sagt, er soll opfern gehen. 5 times we find the word sacrifice. Wir finden das Wort opfern 5 Mal. And it's a heifer. It represents Jesus Christ. Der Jesus Christus repräsentiert. The sacrifice on the cross. Das Opfer auf dem Kreuz. It was a type of Christ. Es war ein Typus, ein Symbol für Christus. And here we see the call of David. Wir sehen hier Davids Berufung. In light of the cross. In der Sicht des Kreuzes. And we'll see 2 aspects of the cross. Und wir sehen hier jetzt 2 Aspekte des Kreuzes. The aspect where grace and mercy are released toward the sinner. Der Aspekt, jener Aspekt, wo Gnade und Barmherzigkeit dem Sünder gegenüber freigesetzt wird. And then what we spoke about on Sunday night for the last number of weeks. Und das haben wir immer an den letzten Sonntagen auch erwähnt. The heart of worship. Das Herz der Anbetung. Humility and meekness. Demut, Sanftmut. Directly connecting to grace and mercy. Indem man die 2, Gnade, Barmherzigkeit, direkt verbindet. And David is going to be anointed as king. David wird jetzt als König zum König gesagt. Because God sees something in his heart. Weil Gott in seinem Herzen etwas sieht. Now this is not something that is humanly good. Das ist nicht etwas, was jetzt menschlich gesehen gut ist. That God sees something that David can produce. Dass Gott hier voraussieht, dass David was produzieren kann. So he says, this is my man. Und sagt, das ist jetzt mein Mann. No, it's the opposite. Nein, umgekehrt. He sees in David's heart. Er sieht in Davids Herzen. Something that is right along. Das direkt parallel. With the nature of the cross. Mit der Eigenschaft, mit der Natur des Kreuzes. He doesn't see this in the other brothers. Und in anderen Brüdern aber sieht er das nicht. But as he looks across the land, doch wenn er quer durchs Land schaut, searching for a king, nach einem König Ausschau halten, he finds a shepherd boy, findet er einen Schafhirtenjungen. And he says, I have found a man, a boy after my own heart. Und sagt, ich habe einen Jungen, einen Menschen gefunden nach meinem Herzen. How can I be a woman or a man after God's own heart? Wie kann ich eine Frau, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen sein? And yet not be a person, und nicht gleichzeitig eine Person, who is producing something, die etwas produziert, so that it's according to works. Dass es den Werken gemäß betrachtet wird. You know what I'm saying? Seht ihr, was ich meine? If God saw something good in David, wenn Gott in David etwas Gutes gesehen hätte, humanly speaking, aus menschlicher Sicht, then that would mean that the anointing of God on our life, dann würde die Salbung Gottes über unser Leben, it's according to works. Nach den Werken ausgerichtet. But we know it's not. Aber wir wissen doch, dass das nicht in so Romans ist. In Römer 11,6. If it's works, it's works. Wenn es nach Werken geht, dann nach Werken. If it's grace, it's grace. Doch wenn es nach Gnade beurteilt wird, dann nach Gnade. Das ist nicht mischbar. Now before we go on here, I want to read something from Romans chapter 2. Ich möchte von Römer Kapitel 2 noch was hier lesen. Speaking about the heart. Über das bezüglich des Herzens. Starting with verse 26. mit 26 beginnen. Let's start with 25. Fangen wir bei 25 an. For indeed circumcision is of value if you practice the law. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. Wenn du aber ein Gesetzübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. So if the uncircumcised man keeps the requirements of the law, wenn nun der Unbeschnittene die Rechte des Gesetzes befolgt, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? And he who is physically uncircumcised, und das Unbeschnittensein von Natur, if he keeps the law, das das Gesetz erfüllt, will he not judge you, though having the who having the letter of the law and circumcised are a transgressor of the law. Dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? For he is not a Jew. Denn nicht der ist ein Jude. Who is one outwardly? Der ist äußerlich. We can put the word Christian in there. Hier können wir auch das Wort Christ hineinsetzen. For he is not a Christian who is one outwardly. Nicht der ist ein Christ, der äußerlich ist. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. We could put baptism there. Wir können hier Taufe, das mit Taufe ersetzen. Nor is baptism that which is outward in the flesh. Auch die dem Fleisch nach äußerliche Taufe. Verse 29. But he is a Jew, sondern der ist ein Jude, who is one inwardly, der es innerlich ist. And circumcision is that which is of the heart, und Beschneidung ist die des Herzens, by the Spirit, im Geist, not by the letter, nicht im Buchstaben. And his praise is not from men, but from God. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. He is a Jew who is one inwardly. Der ist Jude, der einer innerlich ist. Outward circumcision is only a symbol of what should be in the heart. Das Äußerliche sollte nur ein Symbol sein von dem, was im Herzen vorherrschen sollte. But if it's not in the heart, doch wenn es im Herzen nicht zu finden then ist, you got cut in vain. Dann ist das umsonst gewesen. Sorry about that. Es tut mir leid. It's all in vain. Alles umsonst. Because a Jew is one in the heart. Ein Jude ist im Herzen nach. A Christian is one is a Christian. How do you say this? A Christian is one who is a Christian inwardly. Ein Christ ist derjenige, der innerlich ein Christ ist. Not outwardly. Und nicht äußerlich. It starts inside and it moves outward. Es fängt innen an und dann geht es nach außen. Circumcision is of the heart. Beschneidung ist nämlich die Herzensbeschneidung. It is a cutting away. Es ist ein Wegschneiden. It is a crucifixion of the heart. Eine Kreuzigung des Herzens. The circumcision of the heart, die Beschneidung des Herzens, is the same as being co-crucified with Christ. Ist gleichgesetzt mit der Mitkreuzigung mit dem Herrn Christus. Circumcision of the heart means I put no confidence in my flesh. Herzensbeschneidung bedeutet, ich habe keinerlei Zuversicht in mein Fleisch. Crucifixion, co-crucified with Christ, mit Christus zusammengekreuzigt, in Romans chapter 6, in Römer Kapitel 6, means I have no confidence in my flesh. Das heißt, ich habe absolut kein Vertrauen in meinen Fleisch. Philippians chapter 3, Philipper 3. We put no confidence in the flesh. Wir haben keinerlei Zuversicht im Fleisch. Is a really great verse. Das ist ein guter Vers. I just gotta read this for you. Ich muss das jetzt lesen. Philippians 3:3. For we are the true circumcision. Denn wir sind die Beschneidung. Who worship in spirit. In the spirit of God, die wir im Geist Gottes dienen, and glory in Christ Jesus, und uns in Christus Jesus rühmen, and put no confidence in the flesh, und nicht aufs Fleisch vertrauen. But look at verse 2. Vers 2. Beware of the dogs. Seht auf die Hunde. Beware of of the evil workers. Habt Acht vor bösen Arbeitern. Beware of the false circumcision. Seht auf die falsche Beschneidung. For we are the true circumcision. Denn wir sind die Beschneidung. Who worship in the Spirit of God. Die wir im Geist Gottes dienen. And glory in Christ Jesus. Und uns in Christus Jesus rühmen. And put no confidence in the flesh. Und nicht auf Fleisch vertrauen. Although I myself may have confidence even in the flesh. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Circumcised the eighth day. Beschnitten am achten Tag. Of the nation of Israel. Vom Geschlecht Israel. Of the tribe of Benjamin. Vom Stamm Benjamin. A Hebrew of Hebrews. Hebräer von Hebräern. As to the law a Pharisee. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. As to zeal a persecutor of the church. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. As to the righteousness which is in the law. Der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist. Found blameless. Untadelig geworden. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss. For the sake of Christ. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Just gotta read this last verse. Ich muss das wiederholen. More than that. Mehr als das. I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. For whom I have suffered the loss of all things, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. What did God see in this young shepherd boy? Was hat Gott in diesem jungen Schafhirten gesehen? A circumcised heart. Ein beschnittenes Herz. He saw a young boy, einen jungen Buben, who was true to his conscience, der seinem Gewissen gegenüber treu war, just like any other human being could be, so wie es jeder andere Mensch sein könnte. You find that in Romans 2:14. Das finden wir ja in Römer Kapitel 2:14. That every human can live by their conscience. Dass jeder Mensch seinem Gewissen nach leben könnte. And as a small boy. Und als kleiner Junge, David would already realize, hat David erkannt bereits, that he had to live by the mercy of God, dass nur nach der Barmherzigkeit Gottes leben kann. And only when we come to the conclusion that we live by the mercy of God, nur wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir nach der Barmherzigkeit Gottes leben können, can we find the grace of God, können wir dort auch die Gnade Gottes finden. That's Hebrews 4:16. Das ist Hebräer 4:16. We come, receive mercy. Wir kommen, empfangen Barmherzigkeit. And then we find grace. Und dann finden wir Gnade. Now mercy is not receiving what I deserve. Barmherzigkeit ist, dass ich nicht bekomme, was mir gebührt. Not receiving the judgment I deserve. Nicht das Gericht erleiden, das ich wohl verdiene. Grace is receiving the blessings I don't deserve. Dann Gnade ist den Segen empfangen, den ich eigentlich nicht verdiene. David spoke about this in Psalm 23. David hat darüber gesprochen im Psalm 23. When he says, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Wo er sagte, sicherlich wird Güte und Barmherzigkeit all die Tage meines Lebens mir folgen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde im Haus des Herrn für immer wohnen. Now if you flip over to Acts chapter 13. Und wenn wir in Apostelgeschichte 13 kurz hinblättern. There's another verse I'd like you to see. Da ist auch ein Vers, den ich gerne möchte, dass ihr seht. But it's all about the goodness and mercy of God. Es geht nur lediglich die Güte und Barmherzigkeit Gottes. We could use the word grace and mercy. Gnade, Barmherzigkeit. Now if you look at what the Lord said in Matthew 11:29. Wenn wir uns betrachten, was der Herr in Matthäus 11:29 sagte. Come and learn of me. Komm und lernt von mir. For I am meek and humble in heart. Weil ich bin sanft und demütig im Herzen. Two things in his heart. Zwei Dinge sind da in seinem Herzen. He's meek and humble. Er ist sanft und demütig. Where? In the heart. Im Herzen. Where does God look? Wo schaut Gott? At the heart. Im Herzen. God doesn't see the outward. Gott sieht das Äußerliche nicht. God sees the heart. Gott schaut aufs Herz. What is happening on the inside? Was passiert? Was geht da drinnen vor? What are the conclusions of the heart? Was sind die Herzensratschlüsse? Are we going to be honest before the Lord? Werden wir ehrlich vor Gott sein? This starts as a child. Das fängt schon im Kindesalter an. And children can be deceptive and religious. Kinder können trügerisch und religiös sein. While outwardly they appear so obedient. Auch wenn sie äußerlich so gehorsam ausschauen. And we would say this one's going to be a preacher. Und wir werden sagen, ja, der wird ein Prediger that sein. That one's going to be a missionary. Der wird sein Missionar that werden. One's going to be a great businessman. Der wird ein großer Geschäftsmann werden. God's going to use that person to become the president of the country. Gott wird diese Person dazu benutzen, zum Präsidenten God's zu werden. God's going to make a great Sunday school teacher out of that person. Gott wird einen großen Sonntagsschullehrer aus dieser Person machen. God's going to make a great whatever. Gott wird was Großes aus was immer aus dieser Person machen. But God sees the heart. Doch Gott schaut aufs Herz. And you know, God anoints us. Und Gott salbt uns. All of us. Alle. In 1 John chapter 2. Nämlich in 1. Johannes 2. Verse 20. Vers 20. And 27. Und 27. We are all anointed in Christ. Wir sind alle in Christus gesalbt. In the Old Testament it was the prophet, the priest or the king. Im Alten Testament war es entweder der Prophet, der Priester oder der König. And everything in the tabernacle. Und alles im Tempel. In the New Testament. Doch im Neuen Testament. In Revelations 1:5. In Offenbarung 1:5. And 6. Und 6. We are a kingdom of priests. Wir sind ein Königreich von Priestern. And we have access to the Father. Wir haben Zugang zum Vater. Through the blood of Christ. Durch das Blut Christi. So we are a priestly people. Wir sind priesterliche Leute. Having direct access to God. Und haben direkt Zugang zu Gott. I don't need a mediator between me and Christ. Ich brauche nicht einen Mittelsmann zwischen mir und Christus. And Jesus is directing me to the Father. Und Jesus lenkt mich zum Vater. So any time of the day I can pray to my Father in heaven. Zu jeder Tageszeit kann ich zu meinem Vater im Himmel beten. It's amazing, isn't it? Ist das nicht erstaunlich? We all have an anointing. Wir alle haben eine Salbung. To do something special. Etwas Spezielles zu erfüllen. And maybe we'll get into this next week. Das werden wir vielleicht nächste Woche anzapfen. Let's just talk about the heart, having a heart after God. Sprechen wir nun darüber, was es heißt, ein Herz haben, das nach Gott ausgerichtet ist. Number one, it cannot be something that is earning God's grace. Erstens, es kann nicht sein, dass es Gottes Gnade verdient. Because you can't earn the grace of God. Weil man Gottes Gnade eben nicht verdienen kann. And yet it's not a random choice. Es ist nicht einfach eine Zufallsauswahl, wie like our high Calvinist friends would like us to believe. So wie unseren kalvinistischen Freunde uns glauben machen. God didn't say, "Hey Samuel, I shook my pocket." Wo es ist nicht so, dass Gott sagte, Samuel, ich habe in meiner Tasche herumgerüttelt. And I decided to choose one of the sons of Jesse. Und habe mich jetzt entschlossen, einen der Söhne Jesses zu ziehen. But I haven't chosen him yet. I still have to pick 8 straws. Ich muss noch immer 8 Streichhölzer muss ich ziehen. No, there was something in the heart of David that he loved. Nein, da war etwas im Herzen David, was er von vornherein liebte. And we find it here. Wir finden das da. In Acts chapter 13, verse 34. Apostelgeschichte 13, der 34. Vers. As for the fact that he raised him from the dead, no longer to return to decay, he has spoken in this way. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. I will give you the holy and sure mercies or blessings of David. Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Right? Richtig. They were by grace. Durch Gnade. Do you know why? Wisst ihr warum? Because David was honest before God that he was a sinner. Gott ehrlich vor Gott war, dass er ein Sünder war. That he could do nothing without God. Dass er ohne Gott nichts tun This kann. Is what God's looking for. Danach schaut Gott what aus. What God rejects are people who live for self-realization. Gott lehnt Leute ab, die nach Selbsterkenntnis oder für Selbsterkenntnis leben. I'm not a sinner. Ich bin kein I can do this. Ich kann das. I can do this. Das kann ich. I didn't mean that. Ich habe das nicht It's so gemeint. Not my fault. Das ist nicht mein It's Fehler. My mother's fault. Sondern meine Mutter ist schuld. It's my father's fault. Mein Vater ist It's schuld. The translator's fault. Es ist die Schuld des Übersetzers. It's the preacher's fault. Des Predigers. It's the church's fault. Der Gemeinde. I'm not at fault. Ich bin auf keinen Fall schuld. Really? Wirklich? Do you think God will anoint you? Glaubst du, Gott wird dich salben? I hope so. Ich hoffe. He won't. Nein, er wird's nicht. That's not a heart after God. Das ist nicht ein Herz, das nach Gott ausgerichtet ist. God's mercies in Psalm 103 are as high as the heavens. Gottes Barmherzigkeit im Psalm 103 sind so hoch wie die Himmel. As high as the heavens toward those who fear him. So hoch wie die Himmel denen gegenüber, die ihn fürchten. A person who fears God. Eine Person, die Gott fürchtet. Is a person who is transparent before God. Ist eine Person, die vor Gott transparent ist. Matthew 5:8. Matthäus 5:8. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die Reinen im Herzen. For they shall see God. Weil sie werden Gott sehen. Pure in heart. Rein im Herzen. Transparent in heart. Transparent im Herzen. If I'm going to be transparent before God, wenn ich transparent vor Gott bin, I better live by His mercy. Dann lebe ich, dann muss ich wohl nach seiner Barmherzigkeit leben. I better have a circumcised heart. Es ist besser, ich habe dann ein beschnittenes Herz. Cut all the self-realization cut away. Wo all die Selbst, das Selbst weggeschnitten ist. All human dependence cut away. Alle menschliche, auf menschliches Vertrauen weg. All confidence in myself cut away. Alle Selbstzuversicht weggeschnitten. A circumcised heart. Ein beschnittenes Herz. Through the Spirit of Durch den Geist Gottes. And this is all based on the mercy of God. Und das ruht auf der Barmherzigkeit Gottes. Come unto me. Kommt zu mir. All you that are heavy laden, Alle, I'll give you rest. Die ihr mühselig beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Come and learn of me. Komm und lernt von For mir, I am meek weil ich bin sanft and humble of heart. Und eines demütigen Herzens. Meekness Sanftmut is the result of grace. Ist das Resultat von Gnade. Humility Demut is the result of mercy. Ist das Resultat von Barmherzigkeit. You are as humble before God, du bist vor Gott in dem Ausmaß demütig. To the degree that you have received mercy. In dem Ausmaß, in dem du Barmherzigkeit empfangen you hast. Can't be humble without mercy. Du kannst ohne Barmherzigkeit nicht demütig sein. So shall I sin, soll ich sündigen? That I might be humble? Um demütig zu werden? Sin does not produce humility. Sünde erzeugt keine Demut. Mercy does. Es ist die Barmherzigkeit. Shall we sin, sollen wir sündigen, so that we might receive more mercy, dass wir mehr Barmherzigkeit that empfangen, we might be more humble, dass wir dann mehr demütig sind? God forbid. Nein, Gott behüte. Romans chapter 6, God forbid. Römer 6, nein. You don't have to try to sin, you will sin. Du musst es gar nicht erst versuchen, du tust es ohnehin. And if you want to sin to receive mercy, wenn du Sünde sündigen willst, nur dass du Barmherzigkeit empfängst. I mean, that's like walking up to someone who is sick and saying, "Breathe on me." Das ist wie wenn du zu einem Kranken hingehst und ihn anbettelst, er soll dich anhauchen. Breathe on me. Bitte hauch mir an. Why? Warum? Why? You're gonna need mercy the way it is. Du brauchst ja jetzt schon Barmherzigkeit schon so, in dem Zustand, in dem that's du bist. That's why His mercy is as high as the heavens. Deswegen ist die Barmherzigkeit höher als der Himmel. If we just try to walk with God, wenn wir versuchen, mit Gott zu gehen, we're going to need tons of mercy. Werden wir tonnenweise Barmherzigkeit in Anspruch nehmen müssen. And it's His mercy und seine Barmherzigkeit, that will produce humility. Die wird Demut produzieren. Now, in Hebrews 3, sin is very deceptive. Hebräer 3, die Sünde ist sehr trügerisch. In Vers 12. In Vers 12. The deceitfulness of sin. Der Trug der Sünde. Beware, brethren. Habt acht, Brüder. Lest any one of you. Dass nicht einer von euch. Through an evil, unbelieving heart. Durch ein böses, ungläubiges Herz. Depart from the living God. Sich vom lebenden Gott abwende. Through the deceitfulness of sin. Wegen dem Trug der Sünde. Goes on to say. So geht's weiter. Do you know why sin is so deceitful? Wisst ihr, warum Sünde so trügerisch ist? Because in the beginning I got mercy for it. Am Anfang habe ich Barmherzigkeit. But then I got tired of mercy. Und dann werde ich aber der Barmherzigkeit überdrüssig. Tired of mercy. Ich habe genug von Barmherzigkeit. You know why I get tired of mercy? Weißt du, warum mich die Barmherzigkeit so ermüdet? Because it's humbling. Weil es demütigt. And I hate humility. Und ich hasse Demut. I don't think this is sin. Ich glaube gar nicht mehr, dass es so Sünde ist. I don't think it's so bad. Ich glaube, so schlecht ist es gar nicht. Honestly, ehrlich, I don't think I need mercy for this. Ich glaube, dafür brauche ich keine Barmherzigkeit. Why do we think that? Warum denken wir so? Because we don't want to be humbled. Weil wir nicht mehr gedemütigt werden wollen. To receive mercy, that's God's plan. Aber genau das ist Gottes Plan. That's plan A. Das ist Plan A. There is no plan B. Und es gibt keinen Plan B. His mercy is plan A. Seine Barmherzigkeit ist Plan A. But we want to graduate away from mercy. Doch wir wollen uns davon wegentwickeln von der Barmherzigkeit. Self-realization. In Selbsterkenntnis. I have been a Christian long enough. Ich bin schon lange Christ. I have asked God for forgiveness long enough. Ich habe Gott um Vergebung gebeten schon lange. I want to graduate. Ich möchte jetzt aufsteigen. To what? Wohin? To the law? Zum Gesetz? To self-realization? Zur Selbsterkenntnis? What I can produce for God? Was ich für Gott produzieren kann? This is not a heart after God. Das ist nicht ein Herz Gott, das dem Gott nachgemäß ist. Surely goodness and mercy. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit. Will follow me all the days of my life. Wird mir alle Tage meines Lebens folgen. People don't want that. Die Leute wollen das nicht. They'll take it for a year or two. Die nehmen es ein, zwei Jahre. I'll take the goodness for all my life, but the mercy. Ja, die Güte, die passt mir für das ganze Leben, aber die Barmherzigkeit. Mercy produces humility. Barmherzigkeit erzeugt Demut. When I have to get on my knees. Wenn ich auf die Knie muss. And say, God. Und muss sagen, Gott. Why am I like I am? Warum bin ich so, wie ich bin? I don't know. Ich weiß es nicht. I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. I can only say, ich kann nur das sagen. Have mercy on me, the sinner. Hab mir an dem Sünder Barmherzigkeit. And may I give the same mercy I'm receiving. Und möge ich die gleiche Barmherzigkeit weitergeben, actually, die ich jetzt empfange. That's what God says. Und das ist, was Gott sagt. You want mercy? Du möchtest Barmherzigkeit. I got oceans of mercy. Ich habe Ozeane voll von Barmherzigkeit. Just one thing. Nur eines noch. Freely you receive. Frei bekommen wir es. Freely you give. Frei geben wir es weiter. There's your condition. Hier ist die Bedingung. You can take as much water of mercy from that faucet as you want. Du kannst von diesem Hahn so viel Barmherzigkeit nehmen, wie du magst. Then you give it. Aber du gibst es weiter. To the same measure. Im gleichen Ausmaß. Wow. Wow. And then dann, his grace produces meekness. Dann erzeugt seine Gnade Sanftmut. Because if God is for me, wenn Gott für mich ist, in Romans 8:37 and 38, gemäß Römer 8:38 und 39, who can be against me? Wer kann dann wirklich eine Bedrohung für and mich sein? And if God is for me, und wenn Gott für mich ist, why should I assert myself? Warum soll ich mich hier behaupten müssen? Right? A self-asserted, proud person. Eine sich selbst behauptende, stolze Person. Now here it is. Self-assertive, self-righteous. Selbstbehauptend, selbstgerecht. That's my life. Das ist mein Leben. God anoint me king. Gott salbe mich zum König. Doesn't need mercy. Braucht keine Barmherzigkeit. Doesn't need grace. Braucht keine Gnade. The result, there's no humility. Da ist keine Demut. There's no meekness. Da ist keine Sanftmut. Because goodness and mercy are not following all the days of my life. Weil Güte und Barmherzigkeit folgen mir eben nicht mehr mein ganzes Leben lang. This is a heart after God. Und das ist das Herz, das nach Gott ausgerichtet ist. It's not something that is earning. Es ist nicht etwas, was verdient. Producing. Produziert. Something that's receiving. Es ist etwas, was empfängt. And anyone can have a heart after God. Und jeder kann ein Herz haben, das nach Gott ausgerichtet ist. Und Gott kann runterschauen und sagen, that's the person I want right there. Diese Person mag ich da. That person who has got a circumcised heart, diese Person mit beschnittenem Herzen, who has let my Holy Spirit convict him, der es erlaubt hat, sich vom Heiligen Geist überführen zu lassen. And has said, I'm guilty. Und sich schuldig erkannte. It's me. It's das me. Bin ich. I'm the proud one, yeah. Ich bin der Stolze. I'm guilty. Ich bin schuldig. Where do we go now? Was machen wir jetzt? Shoot me? Mich erschießen? Mercy? Barmherzigkeit. Ich nehme die Barmherzigkeit. Lord, I'm guilty. Mercy, please. Herr, ich bin schuldig. Mercy. Bitte um Barmherzigkeit. Mercy humbles us. Barmherzigkeit demütigt There is uns. No other way to humble a human being. Es gibt keine Alternative. das menschliche Herz zu demütigen. If I have something against the mercy of God, wenn ich gegen die Barmherzigkeit Gottes etwas habe and receiving it all the days of my life, und dagegen was habe, sie täglich zu empfangen, then bis ans I'll Lebensende, never have a heart after God. Dann werde ich nie ein Herz haben, das nach Gott ausgerichtet ist. Und dann werde ich nie von Gott gesalbt werden für einen ganz individuellen Dienst. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we want to pray the prayer that David prayed. Wir wollen das Gebet beten, das David betete. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Schafhirte, mir wird nichts mangeln. He makes me lie down in green pastures. Er weidet mich auf grünen Auen. He leads me beside the still waters. Führt mich zu den stillen Wassern. He restores my soul. Und er erquickt meine Seele und führt mein Leben in die Pfade der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Selbst wenn ich durch die Täler des Schattens des Todes wandle, werde ich das Böse nicht fürchten, weil du bist mit mir. Dein Stab und dein Stecken, sie trösten mich. And you prepare a table for me in the midst of my enemies. Und du bereitest mir einen Tisch vor im Angesicht meiner Feinde. You anoint my head with oil. Du salbst mein Haupt mit Öl. My cup overflows. Meine Schale rinnt über. Surely goodness and mercy. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit. Will follow me all the days of my life. Wird mir alle Tage meines Lebens folgen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde im Haus des Herrn für immer wohnen. Lord, we want to have hearts after you. Herr, wir wollen Herzen haben, die nach dir ausgerichtet sind. We want to be like David. Wir wollen wie David sein. And we are like David. Und das sind wir so. We've been circumcised in our hearts. Beschnitten in unseren Herzen. But we want to be all the more like David. Wir wollen aber umso mehr noch wie David continue sein. The rest of our lives. Fahre fort in dem Rest unseres Lebens. Being transparent before you. Wollen transparent für dir sein. Not living outwardly. Nicht äußerlich, ein äußerliches Leben führen. In some form of godliness. In irgendeiner Scheingottseligkeit. But not having the power inside. Aber nicht die Kraft haben, die notwendige dazu. That innen. Only comes through mercy. Die nur durch Barmherzigkeit. Through grace. Durch Gnade. We thank you tonight. Wir danken dir heute. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. We pray. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you.